stehe am Fahrdamm, da braust der Verkehr. Ich trau mich nicht drüber, nicht hin und nicht her. Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, er führt mich hinüber, er ist unser Freund. Da tuten die Autos, da klingelt die Bahn. Spring nicht auf den Wagen und häng dich nicht an. Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, er zeigt uns den Weg, denn er ist unser Freund. Ich hab mich verlaufen, die Stadt ist so groß, die Mutti wird warten, wie find ich sie bloß? Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, er bringt mich. Ich auch so ein Volkspolizist. Wir helfen